13. Aus Neapel. An Frau Marie Immerwahr in Berlin. Neapel, den 18. Juni 1902. Einer Reisekünstlerin wie Ihnen einen Reisebrief zu schreiben, ist nicht leicht. Trotzdem darf ich den Versuch nicht unterlassen, schon wegen unserer gemeinsamen Reiseerinnerung. Landeck, Finstermünz, Volpera, Guarda. Und was darauf folgt. Wenn wir uns damals nicht getroffen hätten, würde ich dann jetzt mit Frau Gemma Bierbaum, geboren in Brünetti Lotti in Italien, herumfahren? Gewiss nicht. Also, in diesem Sinne. Wir haben Rasttage. Eine kleine Unpässlichkeit hinderte mich am Ausgehen, und so leben wir, seit wir in Neapel sind, ausschließlich hier im Hotel. Zu bedauern sind wir deshalb nicht, denn es ist ein bertolinisches Hotel, in dem wir gefangen sind, und noch dazu das Schönste, das dieser Familie gehört, die aus der Hotelführung eine Kunst gemacht hat und diese Kunst zu einer klassischen Höhe gebracht hat. Wer viel reist, weiß, von welcher Bedeutung es für den mit Kulturbedürfnissen ausgestatteten Reisenden ist, ob er es mit dem Gasthofe gut oder ungut trifft. Wir haben in Italien die Erfahrung gemacht, dass man in der Regel in den Häusern am besten aufgehoben ist, die von Italienern oder Schweizern auf englische Manier gehalten werden. Die rein englischen Hotels sind uns Deutschen zu steif, die rein italienischen im besten Falle zu laut, die Deutschen zu gemütlich. Die Art Bertolini ist entschieden die angenehmste. Auch Paoli und Florenz gehörten diese Kategorie. Äußerste Reinlichkeit, ruhige, geschulte Bedienung, unaufdringlicher Komfort, exquisite Küche, das beste Durchschnittspublikum aller Nationen, also weder Protzen noch Rüpel, kein Ballast von überflüssigem Personal. Alles das vereinigt sich in diesen Häusern zu dem angenehmen Effekt eines wirklich behaglichen Aufenthaltes. Hier kommt noch eine schlechterdings ideale Lage hinzu. Dem Lärm und Getrubel Neapels ist es vollkommen entrückt, da es in einem abgeschlossenen ehemals königlichen Parke und so hoch liegt, dass kein öffentliches Fuhrwerk da hinaufkommt. Die Gäste des Hauses werden mit einem eigens für das Hotel angelegten Fahrstuhle durch einen über 100 Meter hohen Schacht hinaufbefördert, und das Hotel selbst ist wieder 5 Stockwerke hoch. Wobei der oberste Stock als der beste gilt, denn alles ist hier darauf angelegt, je höher, umso ruhiger, umso besser. So sitze ich denn hier hoch über Neapel und mein Blick schweift über die ganze Stadt, den ganzen Golf, vom Vesuv bis zum Prosilip. Und gerade vor mir, weit im Meer, liegt Capri. Die Höhenlage des Hauses spendet aber nicht allein Ruhe, sondern auch Frische. Und so darf die Hotelleitung es wagen, das Haus auch im Sommer offen zu halten, während selbst in Rom und Florenz die meisten Hotels geschlossen sind. Es ist durchaus nicht heiß hier oben, und den südlichen Sommer sieht man nur, ohne ihn zu spüren. Mehr kann man schließlich von einem Hotel nicht verlangen. Wir studieren also einstweilen Neapel aus der Vogelperspektive, verfolgen den vielreihigen Wagenkorso auf der Via Caracciolo von oben, sehen die großen Schiffe im Porto Mercantile aus- und einfahren, die Segelboote auf den Wellen des Golfes tanzen und, wenn es Abend wird, die Lichtketten in den Straßen und die einzelnen Lichter auf den Bergen sich entzünden, während die Musik von der Villa Nazionale bis zu uns herauftönt. Wobei wir, wie überall in Italien, die Bemerkung machen, dass die Wagnersche Musik die am meisten gespielte ist. Zwar stammt sie nicht immer vom Bayreuther Meister selbst, aber sie kommt doch meistens von ihm her, manchmal freilich auf Umwegen, bei denen sie einiges verloren hat. Ich für meinen Teil kann allerdings nicht finden, dass die echte Wagnersche Musik oder auch nur die wagnerisch Tuende besonders gut hierher passte. Wozu die Stöße des Nebelhorns, wenn rings nichts ist als eitel Sonnenschein? Freilich spielen sie Wagner auf Italienisch und machen, ohne sich Sünden zu fürchten, aus dem Einzugsmarsch in die Wartburg einen Kehrausgalopp, aber dieses Mittel, die Musik aus dem Thüringer Walde im Golf von Neapel zu akklimatisieren, tut der deutschen Musik Gewalt an, ohne seinen Zweck zu erreichen. Ich würde hier lieber eine Tarantella hören. Vom Vesuv ist zu melden, dass er nicht im Mindesten spuckt. Er raucht nicht einmal. Seit ich vernommen habe, dass Herr Thomas Cook alles Geschäftliche, was den Vesuv und seinen Besuch angeht, in Monopol genommen hat, bin ich geneigt zu glauben, dass dieser smarte Herr ihn nur in der eigentlichen Saison funktionieren lässt. Das ist das Einzige, was mir hier abgeht. Ist man in Neapel, so will man den Vesuv rauchen sehen. Was nützt der Mantel, wenn er nicht gerollt ist? Neapel, den 19. Juni 1902. Der Vesuv raucht immer noch nicht. Und ich werde, sobald ich ausgehen kann, mich bei Herrn Cook beschweren. Ich verlange ja keinen direkten Ausbruch. Aber bloß so dazustehen wie jeder andere Berg ohne die geringste Rauchsäule, das ist für einen allgemein anerkannten und im Baedeker mit 2 Sternen versehenen Vulkan entschieden zu wenig. Gemma kommt allerdings alle 2 Stunden aufgeregt mit der Neuigkeit ins Zimmer, jetzt rauche er wirklich, und zwar bedeutend, aber es sind immer bloß Wolken. Und die kann man ebenso gut über dem Kreuzberg sehen, der gar keinen Stern hat. Herr Bertolini, den ich interpelliert habe, erklärt, er rauche doch aber sehr dünn. Ein netter Rauch, den man nicht sieht. Auf den Renommierfotografien des Vesuvs sieht man bekanntlich immer sehr dicken Rauch. Aber mir scheint, es ist ein Kunststück des Retoucheurs. Kurz, ich werde immer skeptischer. Trotzdem wollen wir diesen zweifelhaften Vulkan besuchen. Und zwar unter Übergehung des Herrn Thomas Cook mit dem Automobil. Neapel, den 26. Juni 1902. Da der Vesuv immer noch nicht raucht, haben wir fürs Erste nur das Museum und das Aquarium besucht. Das sind wenigstens solide Institute. Die halten, was sie versprechen. Oder nein, sie geben viel mehr. Sie übertreffen jede Erwartung. Im Neapler Museum werden immer in erster Linie die Malereien aus Pompeji interessieren, obgleich die hier aufgestellten antiken Skulpturen künstlerisch unvergleichlich wertvoller sind. Aber wen drängte es nicht, sich zuerst die Gelegenheit zunutze zu machen, die sich in diesem Umfange nur hier bietet, einen Begriff von der antiken Malerei zu gewinnen? Freilich muss man sich darüber klar sein, dass, was man hier zu sehen bekommt, ganz gewiss kein Bild der reinen malerischen Kunst der Antike ist, sondern dass wir auf Dekorationsmalereien handwerksmäßiger Art angewiesen sind, die man eigentlich richtig nur an Ort und Stelle beurteilen könnte. Das Richtige wäre, man hätte diese Sachen in Pompeji an den Wänden gelassen. Wie es übrigens bei den neuen Ausgrabungen geschieht. Immerhin hat auch die Aufstellung im Museum ihre Vorzüge. Man hat vieles nahe beieinander und man kann leichter erkennen, dass es sich hier nicht um rein künstlerische Leistungen, sondern um Arbeiten geschickter Zimmermaler handelt. Als solche genommen sind sie vorzüglich und stehen turmhoch über dem, was wir heute von solchen Arbeiten verlangen. Dass die Darstellung von Szenen aus der Mythologie nicht selbstständige Erfindungen jener Handwerksmeister sind, darf wohl ohne weiteres angenommen werden. Und es hat die Mutmaßung viel für sich, es seien freie Wiederholungen von Tafelbildern angesehener Künstler. Die rein dekorativen Sachen, Ornamente, Frucht- und Blumengewinde, Darstellung von Tieren und dergleichen haben den Renaissance-Dekorateuren zum Vorbilde gedient und leben heute noch auf den Schablonen unserer Anstreicher, soweit man das ein Weiterleben nennen darf. Sie sind in dieser uns hier vor Augen tretenden frühesten Form sehr reizend, aber man sagt sich doch, nun endlich fort damit aus unseren Häusern. Dass dagegen die antiken Skulpturen Vorbilder von dauernder Gültigkeit für uns bleiben werden, wer möchte das anzuzweifeln wagen, angesichts der marmornen Herrlichkeiten, die man hier zu sehen so glücklich ist? Ja, fast noch mehr haben mich die Bronzen entzückt. Dem, der sie kennt, braucht man nur die Namen zu nennen, und es wird vor ihm die Erinnerung hohen Augenglücks aufsteigen. Dem, der sie nicht kennt, dient keine Schilderung. Und so nenne ich nur, was zu mir am stärksten sprach, die herkulanischen Tänzerinnen, der ruhende Merkur, der bärtige Dionys. Wie bei allen großen Museen ist auch hier der Reichtum an aufgestapelten Kostbarkeiten dem Genusse hinderlich. Für den, der Studien machen will, sind diese Riesensammlungen sehr bequem. Für den, der sich nur dem Genusse der Schönheit hingeben möchte, sind kleine Sammlungen sehr viel angenehmer. Denn es ist leider so, man möchte möglichst alles gesehen haben, und es lockt so vieles, dass man der ruhigen Sammlung von dem Einzelnen verlustig geht. Unsere Museen sind vornehmlich Konservatorien. Sie entziehen die Kunstwerke dem gegenwärtigen Leben, um sie der Zukunft aufzubewahren. Allen Respekt davor. Aber manchmal möchte man sich wünschen, dass mehr für uns als für unsere Kinder und Kindeskinder gesorgt werde. Wie ganz anders würden diese Statuen in offenen Säulenhallen wirken oder in den Wandelgängen der Theater. Für solche Orte waren sie gedacht. Und nun stehen sie nummeriert in Bildungsanstalten. Aber das führt auf das weite Feld der ästhetischen Kultur, die wir hier nicht haben. Dafür sind wir alle mehr oder weniger kunstgelehrt. Und die kleinsten Backfische sind imstande zu sagen, »Mama, findest du nicht auch, dass der Kopf des Antinous zu weiblich ist?« »Ja, mein Kind«, antwortet die Mama, »aber immerhin ist er sehr edel.« Derlei kann man hier in allen Museen hören. Und es ist ein Beweis dafür, wie fest wir in unserer Haut gewachsen sind, dass dabei noch keiner aus ihr herausgefahren ist. Es wäre im Sinne der Erziehung zur Schönheit kein Fehler, wenn in allen großen Museen nur ein einziger Saal dem allgemeinen Besuche geöffnet, dieser aber nur mit dem Erlesensten ausgestattet und nicht als Museumssaal, sondern als ein Festsaal gedacht wäre. Aber ach, auch dort würde die kleine Marie oder Jung Adola mit dem Klemmer auf der Nase nichts weiter zu tun wissen, als Vergleiche zwischen den Schulen anzustellen. Denn es wird uns von früh auf kein anderer Begriff von der Kunst beigebracht als der des Kunstgelehrten. Aber wir gehen einer besseren Zeit entgegen. Und es gibt sogar schon Museen, in denen man vergessen kann, dass man in einem Museum ist. Die Berliner sind so glücklich, ein solches in dem zu haben, das Herr Geheimrat Bode leitet, dessen Leistungen als sammelnder, sichtender, arrangierender Direktor sogar seinen gräulichen Stil als Schriftsteller vergessen lassen. Die Berliner haben auch ein sehr gutes Aquarium, aber das in Neapel, obwohl es nur Seetiere und Seepflanzen aus dem Golf von Neapel enthält, ist doch noch interessanter. Denn es ist nicht so sehr bloß auf die widerstandsfähigen Salzwasserlebewesen angewiesen, die einen weiten Transport vertragen. Da sind vor allem die Polypen merkwürdig, weil sie so überaus scheußlich sind. Am Rumpf hat der Pulp oder die Tintenschnecke einen Eingeweidesack. Und im Übrigen besteht er aus einem dicken Kopf mit Glotzaugen und einem harten Fresswerkzeug, das von 8 unsäglich scheußlichen Fangarmen überdeckt ist. Diese Arme sind mit Saugnäpfen bedeckt, vermöge deren der Pulp kriechen und klettern kann und mit denen er seine Opfer ergreift, um sie schleunigst an das hartkieferige Maul zu führen, wo sie mit einem starken Gifte aus den Speicheldrüsen getötet, von den Kiefern aufgeknackst und ausgesaugt werden. Dieses Schauspiel ist sehr grässlich, aber es genügt auch schon, dieses Quallenungetüm, das sich jede Form und Farbe zu geben vermag, zwischen den Felsen des Behälters einfach herumkriechen oder wie ein umgestülpter Schirm herumschwimmen zu sehen. Die Gesellschaft, die die Aufnahmen für die Vorführung lebender Fotografien macht, sollte einmal einen Pulp bei seinen verschiedenen Vorrichtungen fotografieren und dann in 100-facher Vergrößerung vorführen lassen. Der entsetzte Zuschauer, man lässt sich ja gern entsetzen, wenn man sicher ist, dass nichts dabei geschieht, würde sich dann einen Begriff von dem sagenhaften Kraken machen können, dessen tatsächlich im Ozean vorhandenes Urbild ein Verwandter des Pulps vom Neapler Golfe ist und dessen Fangarme bis zu 12 Meter lang werden. Es übersteigt alles Schreckliche, was die Fantasie erdenken kann, wenn man hört, dass diese qualligen Ungetüme mit diesen Armen Matrosen von den Schiffen herabgeholt haben. Ein Verwandter des Pulps ist auch der Kalmar, den die Italiener wegen seiner reichlichen Tintenabsonderung Calamaio, Tintenfass, nennen. Im Aquarium hält er nur ein paar Tage aus, und es hat etwas Beängstigendes, dieses milchweiße, durchsichtige Tier, in dessen Leib es zuweilen kaminrot aufglüht und dessen Augen fast in der Mitte des Körpers sitzen, unaufhörlich vorwärts und rückwärts schwimmen zu sehen, ohne dass es dabei den Körper wendet. Der Anblick ist deshalb beängstigend, weil man hier ein scheinbar vollkommen automatisches Leben gewahrt. Es gibt aber auch angenehme, ja drollige Anblicke in diesen Bassins, die die Welt des Golfs von Neapel bedeuten. Wunderschön sind einige Schwebefische, die, silber- oder goldschuppig, gelassenen Flossenschlags hin und her schwimmen, scheinbar auf nichts bedacht als auf gute, würdige Haltung. Komisch dagegen nehmen sich einige Krebse aus, die so tun, als wenn sie keine Krebse wären. Da ist zum Beispiel der Pagerus striatus, der sich mit Erfolg den Anschein gibt, als sei er eine Schnecke, die sich mit einer Seerose geschmückt hat. Das macht er so. Er frisst eine Schnecke aus ihrem Hause heraus und steckt seinen Hinterleib in die nun verfügbare Wohnung, in die er sehr gut passt, weil er spiralig gewunden ist. Die Seerosen ihrerseits siedeln sich gern auf diesen von dem Krebs herumgetragenen Schneckenhäusern an, weil sie auf diese Weise der Abfälle der Mahlzeit des Krebses teilhaftig werden. Das Maskieren lieben überhaupt viele Seekrebse. So bepackt sich die Wollkrabbe gern mit einem orange-gelben Schwamme, den sie mit den Klauen der hinteren Beine ständig über sich hält, so dass sie von oben gesehen nur wie ein Stück orange-gelber Schwamm aussieht. Man kann mit Beobachtung dieser Art Stunden vor diesem Bassin zubringen und merkt kaum, dass die Zeit vergeht. Und es passiert einem zuweilen, dass man dabei in Gedanken vom Leben im Golfe von Neapel auf das Leben in der Friedrichstraße zu Berlin oder sonst wo gekommen ist. Es gibt mehr als eine Wollkrabbe mit zwei Beinen, die sich Zeit ihres Lebens mit einem schönen orange-gelben Schwamm bepackt, wobei ich nicht an die Damen denke, die sich die Haare apfelsinenfarben färben, sondern an die seelischen Maskeraden aller Art, mit denen mancher und manche es vergessen zu machen sich bemüht, dass er oder sie nichts ist als eine gemeine Krabbe. Wohl dem, der kein Ärgernis daran nimmt, sondern nur lächelnd bemerkt: »Madame, der orange-gelbe Schwamm passt Ihnen nicht ganz.« Sie sehen, wir vertreiben uns hier die Zeit nicht unangenehm. Denn welchen angenehmeren Zeitvertreib gäbe es als den, sich über die werten Mitmenschen zu mokieren? Doch brauchen Sie uns deshalb nicht für ausnehmend boshaft zu halten und zu glauben, wir gingen darin auf, schnöde Vergleiche zwischen Seekrebsen und Zeitgenossen zu machen. Das ist schon deshalb nicht so, weil uns im Grunde die Schönheit dieses unvergleichlichen Landes doch beträchtlich mehr einnimmt als eine kleine Neigung, menschliche Schwächen zu verlachen. Eine so große Natur wie die hiesige hebt einen schließlich über die Nuttigkeiten, berlinisch zu reden, des menschlichen Lebens weg. Selbst Niederträchtigkeiten, unter denen man eben gelitten hat, wie es uns in der letzten Zeit widerfahren ist, vergisst man zwischen Vesuv und Posilip schnell und gern. So dürfen Sie also gewiss sein, dass wir uns hier wohlfühlen. Wir hoffen das Gleiche von Ihnen.